بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Näher ist die Stunde des Gerichts gekommen, und gespalten hat sich der Mond. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen, fortdauernde Zauberei. Und sie erklären es für Lüge und folgen ihren Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist festgesetzt. Zu ihnen ist doch von den Berichten gekommen, was reichliche Verweisung enthält. Eine durchdringende Weisheit. Aber was nützen da die Warnungen? So kehre dich von ihnen ab, am Tag, da der Rufer zu etwas Entsetzlichem ruft, werden sie mit gedemütigten Blicken aus den Gräbern herauskommen, wie ausschwärmende Heuschrecken, zu dem Rufer hastend. Die Ungläubigen werden sagen, das ist ein schwerer Tag. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. Vor ihnen schon bezichtigte das Volk Noahs ihren Gesandten der Lüge. Sie bezichtigten unseren Diener der Lüge und sagten, ein Besessener. Und er wurde von ihnen gescholten. Da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt, so leiste du mir Hilfe. Da öffneten wir die Tore des Himmels mit niederströmendem Wasser und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen. So traf das Wasser zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen. Und wir trugen ihn auf einem Schiff aus Planken und Nägeln, das vor unseren Augen dahinfuhr. Dies als Lohn für jemanden, der immer verleugnet worden war. Und wir ließen es ja als Zeichen zurück. Gibt es aber jemanden, der bedenkt, wie waren da meine Strafe und meine Warnungen? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Die Art bezichtigten ihren Gesandten der Lüge. Wie war da meine Strafe und meine Warnungen? Wir sandten gegen sie ja einen eiskalten Wind an einem Tag fortdauernden Unheils, der die Menschen fortnahm, als wären sie Stämme entwurzelter Palmen.